WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, pünktlich melden wir uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht ist Klaus und Klaus ist 73. Guten Morgen, Klaus. Mhm. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Domian. Ja, hallo, Klaus. Ich bin im 74. Im 74. Ja. Ja. Ich werde in Kürze, werde ich 74. Aber noch darf man 73 sagen. Noch 73, ja, richtig. Weswegen rufst du an, Klaus? Ich rufe an und zwar man kann es ja ruhig offen sagen, ich bin schwul, hab einen jungen Freund, der jetzt im Januar 23 wurde. Wie bitte? Und halt, stopp, wie alt ist er? Wie alt ist er? 23? richtig. Wow. Holla. Ja, das ist ja auch mein Problem. Das kann ich mir vorstellen. Mein Problem heißt, er steht auf Alte. Oder auf Ältere, sagen wir so rum. Ja. Und ich stehe auf Jüngere. Und dann passt das und ja so ganz haben gut. Wir uns kennengelernt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Über Forum. Und ihr seid richtig zusammen? Im Internet. Ja, verstehe schon. Und ihr seid jetzt regelrecht, also richtig zusammen? Nein, muss man sagen. Wir sehen uns in der Woche, sagen wir, 3 bis 4 Mal. Na, immerhin. Ja. Und wie lange schon jetzt? Im zweiten Jahr. Ach, so lange schon? Ja, schon so lange, ja. So lange schon? Ja. Und mein Problem ist ja vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber ich weiß nicht, ob das für ihn gut ist. In meinem Alter, so ein junger Mann. Er sagt zwar immer, er ist glücklich mit mir, er liebt mich, aber ich bin bei ihm zu Hause, bin ich eine Freundin. Also ich will damit nur sagen, er hat sich also nicht geoutet, ja, sondern daheim bin ich Freundin. Aber du bist demzufolge nicht vorgestellt zu Hause? Nein, natürlich nicht, weil du bist ja die Freundin. Ich kenne seine Mutter zwar persönlich, aber über 6 Ecke sozusagen, über ein Fest. Über ein Fest habe ich sie kennengelernt. Wie alt ist denn die Mutter? Domian, da fragst du mich jetzt, weil das weiß ich nicht. Aber ich schätze, dass die Mutter irgendwo um die 55 bis 60 ist. Ja. Also jünger wie ich. Ja. Könnte man fast sagen, du bist so in der Altersklasse eventuell des Opas. Ja, hm? Das kann man schon so sagen. Ja. Und der sagt auch ab und zu, wie ich schon mitbekommen habe, dass er gesagt hat, der Opa hat mich heimgebracht. Der Opa hat mich heimgebracht? Aber so aus Spaß, oder wie? Sei Freundin. Ja? Ich bin ja Freundin. Also, und dann hat der Opa hat mich dann einfach. Ach so. Ah, ich verstehe, du bist der Opa der Freundin. Ich bin der Opa von der Freundin. Ist das absurd? Ist das absurd? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Der Junge lebt völlig heimlich sein Schwulsein. Er lebt völlig heimlich sein Schwulsein. Bist du sein erster Lover? Nein. Nein? Hatte er vorher auch Eltern? Er hat schon vorher gehabt. Er hatte schon. Aber er hat, ich meine, das kann man ruhig offen sagen, gehen wir mal schön in den Wald, machen wir dort was und gehen wir dann wieder heim. Weißt, es ist in dem Sinn keine richtige Freundschaft gewesen. Ach so, er hatte so Sex draußen, so Cruising. Es war nur Sex. Verstehe. Ja. Und hatte er denn diesen Sex draußen auch mit sehr viel älteren Männern? Nur mit älteren, ja. Mhm. Ist das sein Fetisch? Der steht auf Ältere. Wie? Dann ist das sein Fetisch vielleicht, dass er auf Ältere steht. Er steht auf Ältere. Ja. Kommst du dir da nicht ein bisschen blöd bei vor mit so einem jungen Mann? Ja, nee, ganz ehrlich. Domian, das ist ja mein Problem. Ja. Ich muss eins sagen, ich bin glücklich mit dem. Sag's ganz ehrlich, ich bin glücklich mit dem, aber ich habe halt Probleme. Ich will ihn, gerade durch sein jugendliches Alter, will ich ihn nicht irgendwo, sag mal, ja, in ein schlechtes Licht rücken. Mhm. Ja? Wobei, ich meine, er ist ja definitiv schwul. Ja. Und er hat mich angeschrieben. Ja. Ja. Ich habe das natürlich in diesem Forum erwähnt, dass ich auf Junge stehe. Mhm. Ja. Und da hat er mich also auch angeschrieben. Und also, so ist das zustande gekommen. Basis absolute Freiwilligkeit auf beiden Seiten natürlich. Ich auf beide Seiten. Und die Initiative ist sogar von ihm ausgegangen. Von ihm ausgegangen, dennoch genießt eine solche Verbindung in unserer Gesellschaft natürlich null Akzeptanz. Ne, das ist es so. Wenn wir ein paar tausend Jahre zurückgehen, bei den alten Griechen wäre das unter Umständen relativ normal gewesen, dass ein älterer Mann. Ja, aber uns ist das, da rümpft man die Nase. Ich rumpfe da eigentlich auch generell die Nase, aber wenn das nun von beiden Seiten so stimmt, Gott ja, dann ist es halt so. Ich stelle mir das nur gerade sehr schwierig vor für den jungen Kerl, der kann dich ja wirklich nicht mehr nach Hause bringen. Da fällt die Mutter ja vom Stuhl, wenn du da reinkommst. Also so viel Toleranz kommen ja. Domian, ich will jetzt einen Tag so schlecht aussehen, du Nein. Bist auch wieder nicht. Klaus. Nee, das soll jetzt ein Spaß sein. Du weißt, wie ich es meine. Ja, das weiß ich doch. Das war jetzt ein Spaß. Also. Vielleicht würde es dir genauso gehen, wenn du so einen jungen wenn du einen Sohn hättest und das wäre so eine Konstellation. Guck, ja. Das Problem war doch jetzt gerade an Weihnachten. Mhm. Ja, an Weihnachten. Wann bringst du deine Freundin mit? Ja. Ich die richte was zum Mittagessen, weißt du? Und diese Ausreden, diese, wie soll ich sagen, diese Schlangenlinie, was man da fahren müsste, das ist das, was mich im Moment ein bisschen stört. Was wünschst du dir denn, was forderst du? Bitte? Was wünschst du dir denn? Ja, ich wünsche mir, dass er seine Eltern nicht so anlügen muss. Was soll er den Eltern denn sagen? Das ist mein Problem. Und das ist das, wo ich jetzt gedacht habe, vielleicht hast du da irgendwo einen Gedanke. Klaus, auf jeden Fall sollte er seinen Eltern sagen, er ist 22 oder 23 Jahre alt, da sollte er durchaus seinen Eltern sagen, dass er schwul ist. So, das ist der erste Schritt. Da haben die wahrscheinlich erstmal mit zu das, bis sie das verdaut haben. Mhm. Dann den Eltern zu sagen, wisst ihr, ich bin schwul, aber mein Lover ist 73, fast 74. Das ist nun schon wirklich. Das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer, ja. Das ist ein Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Aber ich meine, also ich würde ihm dazu, wenn ich mit ihm reden würde, würde ich sagen, jetzt mach erstmal den ersten Schritt. Werde erstmal offiziell schwul. Mhm. Und dann gucken wir mal weiter. Aber eine Frage zu deinem Leben. In deinem Umfeld, wissen die Leute das? Es ist an sich so, ich bin verheiratet, habe eine Tochter, habe einen Enkel. Ja. Habe einen Enkel, also die Tochter ist verheiratet. Und die wissen alle, dass ich schwul bin. Ich bin zu Hause ausgezogen. Ja. Ich wohne also getrennt. Ja. Und meine Frau weiß, dass ich also mit Männern mich vergnügen darf. Okay, weiß denn deine Familie, dass du so einen jungen Lover hast? Nee, das wissen sie nicht. Schämst du dich auch, oder wie? Nein. Das kommt mir, Domian, das kommt mir einfach ein bisschen komisch vor mit so einem jungen Mann. Ja, ja, ich verstehe das. Aber wir beide, wir verstehen uns, ich sage jetzt mal hundertprozentig, wenn ich bloß vielleicht das eine sage, es geht nicht immer nur nach Sex oder um Sex, sondern mir liege auch mal im Bett und schmuse, weißt du, richtig, wie Vater und Sohn, sage ich jetzt das einmal, als Kind. Ja? Aber da muss ich dich auch ganz offen fragen, Klaus. Ist dir das nicht ein bisschen peinlich? Du bist ein 73-jähriger Mann. Nee, mir ist nicht peinlich. Ist dir nicht peinlich? Nein, du hast nicht peinlich. Du hast nicht so... Ich lieb den... Nein, ich lieb den Kerl. Ja, das ist mir völlig klar, das tue ich nicht. Ich frage, ob dir das nicht... Dann gerade die intime Situation, ist dir das nicht ein bisschen peinlich, mal... du hast nicht mehr so einen Körper wie er. Das will er doch. Er steht ja. Er steht drauf. Ja. Domian, was soll das schon wieder heißen? Ich bin sexy. Wir müssen uns aber nichts vormachen. Schon klar. Karl Lagerfeld hat mal in einem Interview gesagt, von vor 7, 8 Jahren, da war ungefähr in deinem Alter, angesprochen, ob er noch einen Lover hat. Und da war er ganz empört und hat gesagt, ich mute doch keinem jungen Mann diesen Körper mehr zu. Hat er gesagt. Kann man ja auch verstehen. Das verstehe ich. Aber andererseits, wenn der junge Mann natürlich drauf steht, dann ist es ja auch gut. Aber abgesehen von dem ganzen Sexuellen und dem Ästhetischen, euch trennen ja von den Generationen Welten. Ist das nicht ein Gefälle? Du bist ja viel lebenserfahrenere, du hast ganz andere Interessen und so weiter. Ja. Wie passt das zueinander? Es ist bei uns fast wie ein Vater-Sohn-Verhältnis. Ja. Aber dann ist es doch wiederum komisch, dass da noch Erotik und Sexualität mitspielt. Bei einem Vater-Sohn-Verhältnis. Ja, schon, das ist schon richtig. Ja. Ja. Das stimmt schon, was du sagen tust, aber die andere Seite, wir ergänzen uns da auch etwas. Ja. Klaus, ich will es gar nicht kritisieren. Wer bin ich, der das kritisieren dürfte? Es ist ungewöhnlich und man zuckt erstmal so zusammen. Aber wie gesagt, wenn beide das wirklich wollen, nur ist das mit der Gesellschaft wirklich schwierig. Wirklich. Das ist noch mehr wie schwierig. Das ist wirklich schwierig. Und guck mal, wenn du mit deiner Erfahrung dich das nicht mehr traust, deinen Leuten zu sagen, wie soll er, der Junge, der Unerfahrene, diesen großen Schritt machen? Und das ist im Prinzip im Moment einfach mein Problem, weil ich ihm schon oft öfters gesagt habe, er möchte doch daheim zumindest, ich hab's nicht gern, ich muss es vielleicht so formulieren, ich hab's nicht gern, dass er andauernd seine Eltern anlügt. Mhm. Ja, deswegen sagte ich ja, er soll zumindest schon mal sagen, dass er schwul ist. Ja. Und dann habe ich gesagt, du kannst schon mal, das Problem liegt darin, wie sage ich es meinen Eltern? Ja, dann habe ich schon zu ihm gesagt, sag mir doch irgendwann bei richtiger Zeit oder wenn die Zeit gekommen ist, meine Enkel brauchen so eine Tüte oder so, weißt? Wie meint er das? Wie sage ich es meinen Eltern, dass er schwul ist oder dass er so einen alten Freund hat? Nein, ich habe schon so gedacht, dass er seine Eltern sagt, meine Enkel braucht nicht Hüter, oder meine Kinder brauchen nicht Hüter. Weißt, dass er sich in irgendeiner Form, sagen wir, der Sache nähert, Ja. Aber nicht gleich sagt, ich bin schwul. Doch. Weil er weiß nicht, wie sie reagieren, wenn sie das hören. Ach, Klaus, Mensch, raus mit der Wahrheit. Nicht so, also, zumindest mit dem Schwulsein. Du sagst es in deinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, Mensch, du kommst aus einer Generation, wo man wirklich früher vorsichtig und hin und her. Sei mir doch froh, dass diese Zeiten vorbei sind. Mhm. Und wenn er 23 Jahre ist, das müssen die Eltern aushalten, dass er schwul ist. Und wenn der Schritt erstmal gegangen ist, dann rufst du mich nochmal an und dann beraten wir weiter, wie er sich dann noch outen soll, dass er dich hat zum Freund. Okay, machen wir. Ja, aber du könntest ja deinen Kindern das auch mal erzählen, dass du ihn hast. Ja. Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Kindern? Ich habe ein sehr gutes Gefühl und eine Tochter. Also ich habe nur eine Tochter. Ja. Ach so. Und wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Wir telefonieren jeden Morgen. Ja. Und also von der Seite überhaupt kein Problem. Und sie stehen auch zu der Sache, dass er weiß, sie sagt immer, ist deine Sache. So, dann könntest du ihr das genauso erklären, wie du es mir gerade erklärt hast, mit euch beiden. Dann ist das schon mal auch wieder eine kleine Öffentlichkeit mehr. Domian. Sag mal, du bist ein Lustmolch, hätte ich beinahe gesagt. Apropos Lustmolch. Bist du so potent genug noch für so einen jungen Kerl? Sexmäßig meine ich. Kannst du mithalten? Wenn ich das ganz offen beantworten darf, nein. Nein? Nein. Ach. Ich habe da auch meine Probleme. Das heißt, ihr habt gar keinen richtigen Sex miteinander? Doch. Was ist das für ein Sex, den ihr habt? Es gibt ja schon Tablette, wo man da ein bisschen hilfreich sein kann. Ach so, oder wo die hilfreich sein können. Ach, du nimmst dann so ein Potenzpillchen an? Ja, ich nehme dann eine Potenzpille. Brauchst du die Potenzbrille? Nein, ich nehme die nicht immer. Also du brauchst die nur bei ihm? Ich brauche... Meine Frage ist, ob die... Entschuldigung, Domian, mit wie viele soll ich noch machen? Was? Mit wie viele? Ja, soll ich noch Sex haben, weil du sagst, brauchst du die Pille nur bei ihm? Nein, ich meine grundsätzlich, hast du eine Hemmung bei ihm, dass du keine Erektion bekommst? Nein, generell ein Potenzproblem? Nein, ich muss also ganz offen sagen, diese Hemmschwelle gibt's nicht. Die gibt's nicht. Also nein. Da ist generell ein Potenzproblem. Das ist ein Potenzproblem da, okay. Jawohl. Aber er akzeptiert es auch. Na gut, ja. Aber mit dem Pillchen kannst du das doch ausgleichen, oder kann nicht? Kann man ausgleichen. Und habt ihr denn dann mit dem Pillchen einen ganz normalen schwulen Sex? Ja, haben wir, ja. Tja, also Klaus, ich würde sagen, wir verbleiben mal so. Du sprichst mit deiner Tochter, du machst einen Schritt und er muss einen Schritt machen, dass er seinen Eltern erzählt, dass er schwul ist. Meinst du, das kann man sagen? Ja, das kann man sagen. Dass er seine Eltern sagen soll, er ist schwul oder so, oder? Ja, natürlich, was fragst du mich? Na klar. Ehrlich? So. Ehrlich. Und dann reden wir beide weiter. Ich werde mich sehr gut an dich erinnern. Das ist kein loser Spruch. Ja, ich logisch. Möchte dann nochmal mit dir reden. Bei so einem alten Esel, mit so einem Junge, das ist klar, das wirst du nicht vergessen. Hundertprozentig nicht. Also, wir sprechen uns ich hoffe, in ein paar Wochen wieder. Ja, okay. Klaus. Domian, ich sag danke für das Gespräch. Sehr gerne. Schöne Grüße an deinen Liebsten. Und wünsche dir noch toi, noch gute Gespräche. Dankeschön. Und heute bin ich etwas überrascht über dich, dass du nicht so ein schönes kariertes Hemd anhast. Ach, das gefällt dir nicht, dieses hier. Das gefällt mir nicht so. Aber ich kann mir das auch nicht recht machen. Einmal so. Aber schöner. Na gut, morgen wieder ein buntes. Nee, das soll nicht. Das soll nur ein Spaß sein. Ich verstehe. Lieber Klaus, wir hören uns wieder. Jawohl. Alles Gute. Alles tschüss, ciao. Wünsch dir was. Gell? Tschüss. Ciao, tschüss. Ciao. Ja. Da würde ich gerne auch mal eure Meinung zuhören zu so einem eklatanten Altersunterschied, wie wir es gerade gehört haben. 74, 23. Was denkt ihr dazu? Immer unter der Prämisse, so wie Klaus das gerade erzählt hat. Findet ihr es, wenn auch vielleicht etwas befremdlich, aber durchaus zu tolerieren? Oder sagt ihr, no way, das geht nur wirklich nicht? Ruft mal an, bin sehr gespannt. Hier ist Jana. Jana ist 18. Guten Morgen, Jana. Hallo. Hallo. Jana, weswegen rufst du an? Wegen Depressionen und dass ich wieder Selbstmordgedanken habe. Ach du je, oje. Seit wann hast du schon Depressionen? Depressionen habe ich jetzt, glaube ich, schon seit guten zwei Jahren. Das hat angefangen, als ich meinen Freund kennengelernt habe. Ja. Ich gehe nämlich nur auf die Sonderschule und da habe ich mir halt sehr schwere Vorwürfe gemacht, dass ich halt ein Sonderschüler bin und er ist halt, er studiert. Ach so. Und deswegen hatte ich immer Gedanken, dass ich ihm nicht gut genug bin. Wie alt ist er denn? Er ist jetzt 23. Und was studiert er? Irgendwas mit Computer, IT. Ja. Wie habt ihr euch, da warst du noch sehr jung, da warst du 16 Jahre, als ihr euch kennengelernt habt. Wie habt ihr euch kennengelernt? Übers Internet, über ein Spiel im Internet. Und hast du ihm relativ schnell gesagt, dass du Sonderschülerin bist? Ich wollte ihm das eigentlich nie sagen. Das kam halt dazu. Das war eigentlich an den Abend, wo ich ihm auch meine Liebe gestanden habe. Da habe ich halt etwas mehr getrunken und dann war ich halt komplett offen und habe ihm halt alles erzählt. Mhm. Und davor hat er mich gar nicht so sehr beachtet und hat das auch gar nicht mitbekommen, dass ich in ihn verliebt war. Und durch diese Abweisung habe ich dann angefangen, mich zu ritzen, weil mich das so fertig gemacht hat, weil ich ihn halt wirklich geliebt habe. Ach so, Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Also die Liebe wurde von ihm gar nicht erwidert. Genau, weil er das gar nicht so mitgekriegt hat. Und dann hast du mit Schule beschäftigt war. Dann hast du ihm deine Liebe gestanden und hast auch noch gesagt, dass du Sonderschülerin bist. Genau. Und wie hat er darauf reagiert? Eigentlich recht gut. Nämlich? Also der fand das nicht schlimm. Und aber ihr seid nicht zusammengekommen? Doch, wir sind zusammengekommen. Wir waren auch ein Jahr lang zusammen. Und in dieser Beziehung ging es auch eigentlich anfangs recht gut, nur dass ich halt ziemlich schüchtern war und mir im Hintergrund die ganze Zeit Vorwürfe gemacht habe und halt ein schlechtes Gewissen hatte. Dazu kam dann auch ein bisschen Eifersucht. und halt Ängste, dass ich ihn halt wieder verlieren könnte. Ja, nochmal die Frage zu dem schlechten Gewissen. Das bezog sich ausschließlich darauf, dass du Hemmungen hattest vor ihm, weil du nicht so gebildet und schlau bist wie er? Genau. Ja. Weil ich hatte halt die ganze Zeit Angst, dass ich halt nicht gut genug für ihn bin, dass er sich was Besseres, Schlaueres sucht. Glaubst du denn, dass er sich für dich ein bisschen geschämt hat, so bei seinen Freunden zum Beispiel? Das glaube ich nicht. Also er hat dir das auch nie anmerken lassen, dass er was anderes macht beruflich als du? Nein. Aber trotzdem. Der hat mich auch bei meinen Schwächen unterstützt. Also war das mehr so in deinem Kopf, diese ja, Angst? Ja, genau. So, das hat ein Jahr, nach einem Jahr ist das dann kaputt gegangen. Der Hauptgrund, warum das kaputt gegangen ist und weswegen meine Depressionen noch stärker geworden sind, ist mein Bruder. Mhm. Der war 24 Jahre alt und ist an Herzkrankheit gestorben. Genau in der Zeit? Das war im Dezember vorletztes Jahr. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu deinem Bruder? Eigentlich richtig beschissen, weil er wusste, dass er herzkrank ist. Er hat auch immer ein Gerät bei sich mitgehabt. Mhm. Und der hat mich halt nur ausgenutzt und ich habe ihn gar nicht gemocht. Aber als er dann halt gestorben ist, bin ich richtig in den Keller gefallen. Mhm. Und meine Verlustängste wurden noch stärker. Und ich habe mich richtig an meinen Freund geklammert und ihn dann halt auch versucht, die Zeit mit seinen Freunden zu verbieten. Mhm. Was ihm halt gar nicht gefallen hat. Was er aber eine ganze Zeit mitgemacht hat, weil er mich halt wirklich geliebt hat. Und irgendwann hat er halt einen Schlussstrich damit gezogen und dann ist halt alles ziemlich kaputt gegangen. Verstehe. Das heißt, da hattest du deinen Freund verloren und dein Bruder war gestorben. Richtig. Also zwei große Verluste gehabt. Richtig. Was ist denn seitdem geschehen? Hast du zum Beispiel wieder eine Beziehung gehabt oder hast du heute eine Beziehung? Also ich hatte die ganze Zeit noch Kontakt mit ihm, weil ich nicht wirklich loslassen wollte. Ich habe die ganze Zeit noch versucht, Chancen zu bekommen. Mhm. Die ich dann halt auch bekommen habe, die ich mir dann aber selber kaputt gemacht habe mit meinem Verhalten. Was war das für ein Verhalten? Ich habe überreagiert mit meinen Gefühlen. Mhm. Also, was heißt überreagiert? Was hast du zu sehr geklammert? Warst du zu eifersüchtig oder was? Ja, genau, alles. Ich habe zu sehr geklammert, ich war zu eifersüchtig. Mhm. Und wenn irgendwas negativ war oder er negativ reagiert hat, und dann habe ich das viel zu schlimm aufgenommen und ja. Und dann hat er aber irgendwann definitiv gesagt, jetzt ist Schluss, ich will nicht mehr. Richtig, aber ich konnte dann immer noch nicht loslassen und das ging dann immer noch, bis vor ein paar Tagen hatten wir noch Kontakt. Ach du, aber es gibt eigentlich keine Hoffnung mehr. Genau. Bist du sicher? Ja, eigentlich schon. Also ich hatte halt immer noch das, also er sagte halt immer, von ihm geht das nicht aus, dass ich eine Chance bekomme, sondern eher von mir, dass ich mich halt ändere, mein Verhalten. Mhm. Und das bekomme ich halt nicht hin, weil kannst er meint mal, halt ich. Hm? Kannst du es mal in seinen Worten sagen, was an deinem Verhalten ihn so stört? Was hat er so dazu gesagt? Naja, dass ich halt wie so eine typische Frau bin, die viel zu sehr auf Gefühle basiert, die nicht, ja, die halt nachdenkt mit Gefühlen und nicht mit Logik, und so viel Logik fehlt. Mhm. So, jetzt hast du gerade am Anfang des Gesprächs gesagt, dass du auch Selbsttötungsgedanken hast. Genau, und ich habe mich im Sommer letztes Jahr auch schon mal versucht umzubringen. Wie hast du das gemacht? Mit Tabletten und Alkohol. Mhm. Wer hat dich gerettet? Mein Freund. Mhm. Den habe ich halt eine Mail geschrieben, dass ich halt nicht mehr möchte. Und der hat dann die Polizei gerufen. Mhm. Dann haben die mich ins Krankenhaus gebracht, haben da halt alles aus mir rausgeholt. Und dann kam ich auch sofort am gleichen Tag in die Klinik. Und da war ich dann eine Woche. Warst du jetzt in der letzten Zeit auch davor, kurz davor, das zu tun? In letzter Zeit nicht, aber ich plane es halt für die Zukunft und ich habe auch vor, nächste Woche ein Testament schreiben zu gehen. Liebe Jana, weißt du, wovon ich ganz fest überzeugt bin? Dass das keine Lösung ist und dass das der falsche Schritt ist. Ja, aber ich war auch schon bei Therapeuten und so, auch schon früher, wo ich angefangen habe, mich zu ritzen wegen meinem Freund, hatte ich sogar einen Schultherapeuten. Und ich fühle mich halt nicht wirklich unterstützt und verstanden und ich kriege halt nicht wirklich die Hilfe. Und so, das ist genau der Punkt. Du fühlst dich nicht unterstützt und verstanden und du kriegst keine Hilfe. Nun stell dir mal vor, du kriegst die Hilfe und jemand wird versuchen, dich zu unterstützen und dich zu verstehen. Das habe ich ja. Ich hab einen Therapeuten. Ich bin angemeldet bei einer Tagesklinik. Aber die Tagesklinik, ich weiß nicht, das gefällt mir da halt nicht, weil das ist eher für Ältere ausgelegt, die schon arbeiten waren, die kaputt sind. Und ich finde das da halt richtig langweilig. Und zwischen den Therapiestunden weiß ich nicht, was ich machen soll. Und ich langweile mich da zu Tode. Du warst da schon mal in der Tagesklinik? Einmal. Einmal? Gut, dann kannst du ja gar nicht so ein richtiges Urteil sprechen. Wäre denn ein stationärer Aufenthalt in der Klinik, wäre das denn für dich vielleicht denkbar? Das weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich in die Kur gehen. Mhm. Dafür habe ich halt auch eine Beurlaubung von der Schule bekommen, dass ich zur Kur gehe. Mhm. Aber meine Mama hat mich jetzt in der Tagesklinik angemeldet und ja. Du lebst noch bei deiner Mutter? Genau. Mhm. Und du gehst auch noch zur Schule? Also ich gehe eigentlich zur Schule, aber ich bin seit letztem Jahr Sommer beurlaubt. Mhm. Weißt du, Jana, ich finde, dass das etwas ganz Wertvolles ist, dass wir leben dürfen. Und dass unser Leben mit das Wertvollste ist, was wir besitzen. Und so finde ich mein Leben ziemlich armselig. Ich habe nie wirklich was erreicht. Und ja, Moment, guck, du bist ich glaube, bin ich auch nicht. Pass mal auf. Wir reden jetzt so gut miteinander. Wenn du mir das nicht gesagt hättest mit der Sonderschule, hätte ich das überhaupt nicht gemerkt. Du redest ganz normal wie eine junge Frau, die auch von mir das Abitur hat oder mittlere Reife. Also du klingst wirklich nicht irgendwie dumm. Absolut nicht. Das sage ich dir mit großer Ehrlichkeit und nicht, um dich irgendwie jetzt hier zu lobpreisen. Dann sagst du, bisher ist noch nicht viel Gutes in deinem Leben passiert. Ja, vielleicht. Manchmal ist das so. Aber du bist ja erst 18 Jahre alt. Was meinst du, wenn es jetzt gelingt, dass du die Kurve kriegst, du hast große Chancen, noch ganz tolle und schöne Sachen in deinem Leben zu erleben, auch Träume zu erfüllen, die du bestimmt auch hast. Erzähl mir mal einen Traum, den du hast. Ich habe da nicht wirklich große. Glaube ich dir nicht. Wenn du so ganz für dich so alleine in Gedanken bist, wenn ich dir was zaubern könnte, wenn ich eine tolle, gute Fee wäre, was sollte ich dir für ein Leben zaubern? Wenn das so wäre, würde ich halt gerne meinen Freund wieder haben. Mhm. Gut, aber vielleicht irgendwann einen anderen Freund. Ich habe schon versucht, eine neue Beziehung zu starten. Und das hat auch eigentlich recht gut geklappt. Nur wenn es dann drauf ankam, zum Beispiel, wenn ich dann in seinem Arm lag oder so, dann musste ich mal an meinen Freund denken. Und ich konnte mich nicht so wirklich drauf einlassen, obwohl ich wirklich das Gefühl hatte, dass das was werden konnte mit ihm. Jana, ich will dir mal was erzählen aus meinem Leben. Ich bin ja nun 2-3 Jahre älter als du. Was meinst du, wie oft ich schon in solchen Situationen war, wo eine Trennung stattgefunden hat und ich so traurig war und so fertig war, dass ich dachte, es gibt kein Licht mehr. Und da habe ich auch gedacht, es kann keinen anderen Menschen geben als den ich verloren habe. Und war auch manchmal kurz davor, nicht wirklich, aber so. Ich war in sehr finsteren Gedanken, sagen wir es so. Und irgendwann hat sich das Blatt gewendet. Und irgendwann wurde es wieder besser, das Leben, und schöner und heller. Und dann war ich so froh, dass ich nicht ganz abgesunken bin in das Dunkle. Ich glaube, dass man einfach ab und zu im Leben so ganz traurige Zeiten aushalten muss, um dann irgendwann etwas Schönes zu erleben, etwas Gutes zu erleben. Und wenn man jung ist und du bist 18 Jahre erst alt, hast du ganz viele Möglichkeiten und Chancen, ganz tolle Lieben zu erleben. Vielleicht eine Familie irgendwann zu gründen, vielleicht Kinder zu bekommen. Einen schönen Beruf irgendwann zu erreichen, was auch immer. Und dafür lohnt es sich zu leben. Man darf nicht so schnell hinschmeißen. Weißt du, was man auch nicht machen darf? Man darf niemanden erpressen, indem man sich versucht umzubringen. Damit erreicht man bei dem anderen keine Liebe, höchstens Mitleid. Und das will man ja nicht haben. Das weiß ich. Das weißt du, ne? Deswegen, weißt du, ich habe hier im Hintergrund so eine sehr nette Frau arbeiten, die ist Psychologin, die heißt Heike. Ich möchte, dass die Heike dir das mal so richtig erklärt oder dir auch noch eine gute Empfehlung ausspricht, was du, wenn du nicht in die Tagesklinik möchtest, was du anstelle der Tagesklinik machen könntest. Zum Aufgeben ist es noch viel zu früh, sage ich dir. Du musst erst noch viele Dinge ausprobieren und kämpfen. Und dann kann man irgendwann später mal über Aufgeben reden. Aber jetzt noch auf keinen Fall. Du bist noch ein bisschen skeptisch, ne? Ja. Ja, das weiß ich. Ich bin ja dabei, meinen Hauptschulabschluss nachzumachen, meinen richtigen. Ich habe hier nur den nach Klasse 9 gekriegt, weil man auf der Sonderschule nichts anderes erreichen kann. Na, siehst du. Aber ich merke richtig, wie ich nicht mitkomme. In Mathe komme ich nicht mit, weil ich mir halt nichts merken kann. In Englisch nicht. Zu Hause habe ich fast nur Stress, weil mit dem Freund meiner Mutter verstehe ich mich auch nicht. Mhm. Der wollte, als er sich betrunken hat, zweimal sogar schon meine Tür eintreten. Christiane, vielleicht ist das in der Schule im Moment auch so schwer, weil du mit den Gedanken abgelenkt bist. Du bist ja mit ganz anderen Gedanken beschäftigt. Du bist bei deinem Freund, bei deiner Traurigkeit, bei deiner Familie. Da kann man sich auch nicht so konzentrieren. Würde ich auch nicht gut können. Deswegen muss das erstmal alles geregelt werden, dass du etwas stabiler wirst. Deshalb bitte ich dich jetzt, liebe Jana, dass du mit der Heike ganz in Ruhe im Hintergrund sprichst und dann berate dir beiden mal. Einverstanden? Ja. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft dich gleich zurück. Und ich drücke dir von Herzen die Daumen und wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Alles klar, danke, Domian. Sehr gerne, Jana. Mach's gut, tschüss. Tschüss. 1:31 haben wir. Und hier ist Frank. Frank ist 57. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Frank. Ich höre, was ist dein Thema? Mein Problem ist mein Sohn. Mein Sohn ist 20 Jahre, wird jetzt 21 Jahre und ist seit gut 3 Jahren drogensüchtig. Ach du je, was für Drogen nimmt er? Er hat angefangen mit Cannabis, dann die ganze Laufbahn durch Cannabis, Kräutermischung, Badesalz und ist jetzt bei Heroin angekommen. Badesalz? Badesalz. Wie konsumiert er das oder hat er das konsumiert? Kann ich nicht sagen genau. Wahrscheinlich geraucht oder ich weiß nicht, wie man sowas konsumiert. Und eine schlimme Zeit war zu einem Zeitpunkt, wie er Badesalz und Kräutermischung konsumiert hat. Mhm. Da war der total abgeschossen. Was hat dieses Badesalz mit dem gemacht? Ein Zombie. Zombie? Ein Zombie, wirklich. Ja, also die schlimmsten Albträume, die Eltern sich erdenken können, sind wahr geworden. Er lag in seinem Zimmer und wirklich, wenn man ihn angesprochen hat, dann kamen langgezogene Wortlaute, Verrenkungen und sonstige andere Sachen. Also wirklich ganz schlimm. War nicht mehr mein Kind. Wie schlimm. Und dann hat sich das noch gesteigert zum Heroin jetzt. Er hatte dann eine Entgiftung gemacht, hat dann eine Therapie begonnen, die abgebrochen worden ist, nach 6 Wochen, weil er rückfällig geworden ist in dem Therapiezentrum. Kurze Frage, ist er zu der Entgiftung und zur Therapie freiwillig gegangen oder habt ihr ihn gedrängt? Wir haben mit ihm gesprochen und er wollte es von sich auch aus machen. Mhm. Ich hole mal ein bisschen weiter aus. Er kriegte zu Hause quasi einen Zusammenbruch. Wir haben ihn dann ins Krankenhaus gefahren. Also deine Frau und du? Meine Frau und ich. Und er lebt bei euch zu Hause? Er lebt bei uns zu Hause. Okay. Mhm. Und wir haben ihn ins Krankenhaus gefahren, haben gesagt, das wäre die einzige Möglichkeit, dass er halt genesen würde. Und er war einverstanden, ist auch hingegangen, hat gesagt, von hier an gehe ich alleine, hat sich selbst in die Psychiatrie einweisen lassen zur Entgiftung, ist danach in diese offenen Therapie gekommen. Mhm. Von da aus ist er dann direkt in eine Entzugsklinik gekommen. Ja. Da hat er auch 6 Wochen an für sich ganz gut hantiert und bis er halt rückfällig wurde. Danach wurde automatisch der Ausschluss vollstreckt. Er ist wieder nach Hause gekommen. Hat sich zu Hause im Prinzip dann nochmal so 3-4 Wochen in seinen alten Gegebenheiten, seinen alten Gegebenheiten verhalten und hat dann auf einmal einen Cut gemacht und wir hatten auch wirklich gute Hoffnung, es ging wirklich stark bergauf, bis dann auf einmal der Absturz kam und er dann mit Heroin in Berührung kam. Und das ist aktuell ganz klar angesagt im Moment, Heroin? Ganz klar angesagt. Kann er eine Arbeit nachgehen? Er macht zurzeit, er hat seine Schule abgeschlossen und hat dann nochmal eine Schule besucht, ein gymnasiales Berufskolleg, was er dann abgebrochen hat und hat dann hinterher im Prinzip alles hängen lassen. Er ist zu Hause, hat einen Nebenjob und ja, er gammelt rum. Er gammelt rum und wie finanziert er die Drogen? Ja, in der Form, dass er sämtliche Sachen von Unterhaltungsmedien verkauft hat, Handy, Laptop und Playstation und übliche Schulden macht und dergleichen alles. Und ne? Zu Hause braucht er nichts abgeben? Nein, er braucht nichts abgeben. Er hat sein Zimmer und sein Essen, das hat er frei. Er kann sich bedienen, er kann sich wirklich bedienen. Er hat Wohn- und Schlafzimmer für sich, also als seine zwei eigenen Zimmern. Er kann an einen vollen Kühlschrank gehen, er braucht nur rausnehmen, er fragt nicht, wie es reinkommt. Ja. Ist er das einzige Kind? Ja. Ja. Weißt du, Frank, vielleicht ist das genau der Punkt, dass er da in so einer Komfortzone lebt bei euch. Vielleicht ist das genau das Falsche im Moment. So hart das ist, wenn man sich das vorstellt, den eigenen Jungen aus dem Haus auszuschließen. Oder das haben wir schon gemacht. Habt ihr schon gemacht? Er war dann 8 Tage quasi bei seinen Bekannten untergekommen, ist danach zurückgekommen, also hat quasi um Aufnahme gebittet. Wir haben ihn aufgenommen, Eltern halt machen, und aber einfach immer wieder stetig an weitergehen. Wenn du jetzt mit ihm sprichst, wie reagiert er? Er behauptet einfach, er wäre seit mehreren Tagen clean, er würde nichts konsumieren. Aber ich habe mittlerweile so ein Gespür dafür entwickelt. Ich merke, ich höre es an Wortfall, ich sehe es an den Augen, an seine Körperspannung. Ich erkenne es einfach. Ich würde ihm ein Ultimatum setzen. Haben wir gemacht. Und dann? Wir haben ihm ein Ultimatum gesetzt und gesagt, bis dahin werden Nägel mit Köpfen gemacht, ansonsten musst du gehen. Er ist dann auch wieder gegangen, ist dann wieder zurückgekommen. Wir haben ihn wieder aufgenommen. Ja, aber das ist, glaube ich, der Fehler. Gut, wie sollen wir vorgehen? Ich glaube, das ist der Fehler. Wie sollen wir vorgehen? Ich weiß, Frank, es gibt nichts Schlimmeres, als das eigene Kind von der Tür zu weisen, wenn man weiß, dass er dann vielleicht in der Nacht draußen auf der Straße pennen muss. Aber vielleicht ist das der einzige Weg, dass er wachgerüttelt wird. So unterstützt ihr ihn ja quasi indirekt in seiner Sucht. Nämlich ihr bietet ihm ja sein Zuhause, sein Essen, und er kann getrost seiner Sucht nachgehen. Hat er euch schon beklaut wegen Geld? Auch. Siehst du? Auch. Siehst er hat sich mit unseren Karten bedient, während wir am Schlafen waren. Er hat Geld aus dem Schoss genommen, was hier für die Haushaltskasse ist. Du kannst ihm eine klare Ansage machen, dass du alles auf der Welt tust, um ihm zu helfen und dass du ihn unterstützt, wenn er aber auch guten Willens ist. Das heißt, dass er Schule wieder anfängt. Er ist wirklich, ich bin überzeugt, dass er guten Willens ist, wenn er klare Momente hat. Er selber, er verachtet sich für diese Dinge, die er uns angetan hat. Und so, die Droge hat ihn in Griff, er ist einfach in Knebel drinne. Aber auch jetzt hat er mal zwischendurch mal helle Momente, wo er sagen könnte, ich gehe sofort und lass mich einweisen. Das ginge. Das würde gehen. Er sagt ja selber, er will so nicht weitermachen. Er kann aber nicht anders. Und das Problem ist wirklich, ob es jetzt Cannabis ist, dass wie es einfach im Volksmund als ja gesellschaftsfähige Droge genommen wird oder sonst was. Man bekommt als Betroffenen keine Hilfe. Wir haben alles unternommen. Alles, was an möglichen Dingen vorhanden ist, haben wir unternommen. Wir sind in Selbsthilfegruppen genommen, die überhaupt nichts bringen. Wir haben Aufenthalte in Krankenhäusern ihnen besorgt, wo man ihnen mittlerweile auch äußerst diffamierend entgegengetreten ist, wo man ihn auch, wo er bekannt war, als Junkie bezeichnet hat und wo man ihn mit seinen Schmerzen auch lange hat liegen lassen, was wirklich demoralisierend ist und auch sämtliche Perspektive nimmt. Was glaubst du, was würde passieren, wenn du, deine Frau, wenn ihr jetzt eiserne Härte an den Tag legen würdet? Raus aus der Wohnung, keinen Zugang mehr. Was würde passieren mit ihm? Er würde immer weiter runtersumpfen. Er würde Ich sage einfach mal, er würde bis vor die Türe gekrochen kommen hinterher. Und wenn wir die Türe weiter zulassen würden, er würde untergehen. Er hat auch. Oder er würde wach werden. Wach werden und dann braucht er Hilfe. Und dann braucht er Hilfe. Und die Hilfe, die muss man finden. Und diese Hilfe, ich habe wirklich, es tut mir leid, wenn ich sagen muss, man kriegt für alles Hilfe. Mhm. Man kriegt für alles Hilfe, aber nicht für das Problem. Mhm. Es sind Leute, die ihre Urteile darüber, über die Situation fällen und einfach sagen, okay, mach das so. Und trotz alledem gibt es nichts. Du warst in einer Selbsthilfegruppe von Angehörigen, Drogenabhängigen. Von Angehörigen. Welche Eltern? Was haben die denn da zu dir gesagt? Wie verhalten die sich denn, die anderen Leute? Also, einfach mal ganz kurz gesagt, war einfach Zeitverschwendung. Mhm. Jeder hatte nur seine Probleme vorgetragen und keiner konnte irgendwie einen Rat geben. Mhm. In dieser Selbsthilfegruppe war sogar jemand, der bei der Polizeibehörde arbeitet, der betroffen war, der selber zuckt mit den Schultern. Es ist wirklich so hart, weil es das eigene Kind ist. Es ist das gleiche Problem wie bei einem schwerst alkoholabhängigen Menschen, dass man irgendwann als Angehöriger wirklich eine fast übermenschliche Härte an den Tag legen muss und die Tür schließen sollte. Wirklich in der ganz großen Hoffnung, dass die Person dann aufwacht. Mit der Option, die Tür zu schließen, du darfst kommen, wenn du was verändern willst. Aber so darfst du nicht mehr kommen. Du kriegst kein Geld mehr, du kriegst kein Essen mehr, du kannst ja nicht mehr schlafen. Vollkommen richtig. Und dann kommt die Person an und sagt, ich will es ändern. Er kommt an, ich will es ändern. Mhm. Er fährt 3, 4, 5 Tage auf sein Programm, ich nenne es jetzt einfach Programm, wo man erkennt, dass es geht, bis auf einmal wieder der Rückschlag kommt. Mhm. Das allergrößte Problem ist, Hoffnung kriegen wir gegeben und wir kriegen von derselben Person die Hoffnung genommen. Aber dieselbe Person hat auch die Erfahrung gemacht, dass er immer und immer wieder zu euch kommen kann. Und ist das richtig. Und dieser Kreislauf, finde ich, muss durchbrochen werden. Ich sagte, Frank, verstehe mich nicht falsch, ich bin ein Außenstehender und sage das wirklich nicht leichtfertig. Ich weiß, dass du mit dem Herz eines Vaters sprichst und dass dir das Herz zerreißt, wenn du deinen Sohn so jämmerlich da siehst. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, der einzige Weg. Lass uns bitte noch meine Psychologin hinzuziehen, dass sie dir auch noch ihre Meinung sagt. Wir haben sämtliche Möglichkeiten in Betracht gezogen. Wir haben uns Hilfe geholt bei den karitativen Einrichtungen, bei ärztlichen Einrichtungen. Man kriegt teilweise von Ärzten gesagt, er soll es sein lassen, er soll Sport betreiben. Das ist ja super, guter Ratschlag. Absurd. Ich fasse mich am Kopf für so eine Hilfe. Ja, das ist absurd. Das ist eine Unverschämtheit fast, so eine Antwort. Natürlich. Ja. Und ich könnte ausschweifend werden, aber okay. Frank, ich habe dir meine private, intuitive Meinung jetzt gesagt dazu. Ja. Jetzt bitte ich dich aber auch noch das Gespräch mit der Heike, meiner Psychologin, zu führen, die das auch noch von ihrer Warte natürlich auch nochmal dir näher bringen kann und begründen kann. Da bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich zurückgerufen von der Heike. Ja, danke. Alles Gute dir und deiner Familie und deinem Sohn. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Frank. Wiederhören. So, und jetzt sind wir verbunden um 1.43 Uhr mit der Heide, 72, guten Morgen. Morgen, Domian. Hallo, Heide. Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich dich endlich mal erreiche. Darf ich dich vorweg mal was fragen? Ich sehe gerade, du bist 72, ungefähr so alt wie mein erster Anrufer, der Klaus. Ich habe das gehört, ich will nur ganz kurz dazu sagen. Bitte. Also, für mich ist das nicht vorstellbar. Ich bin kein Kind von Traurigkeit nie gewesen, aber ich denke, ein Altersunterschied von 50 Jahren, das, wie du schon gesagt hast, der Körper ist ja auch schon älter und ich persönlich, ich lebe ja alleine schon lange, aber ich würde, also in der heutigen Zeit, wenn ich würde mich auch nicht mehr getrauen, mich vor jemand auszuziehen, verstehst du, weil ich einfach in den Spiegel gucke und weiß, wie man aussieht. Ne? Da ist schon ein Charmoment da. Ach, natürlich. Wenn man zusammen alt wird, ist das was anderes. Das ist was anderes, ja. Und ansonsten, nein, also für mich käme das nicht in Frage. Also kein junger Lover von 20 Jahren. Für dich. Gut, liebe Heide, weswegen hast du angefangen? Ich habe einen Sohn von 52. Da wird der Sohn gucken. Mein Enkel ist 31, der Älteste. Dann wäre dein Lover noch jünger als dein Enkel, das wäre sehr lustig. Liebe Zeit, nein, um Himmels Willen. So verrückt soll es nicht sein. Nein. Liebe Heide, weswegen hast du angerufen? Ja, wegen Dschungel, aber ich will dir nur noch geschwind wegen deinem Hemd sagen. Ja. Ich finde dein Hemd schick. Und ich finde überhaupt, das wollte ich immerhin sagen, wenn ich einmal durchkomme bei ihm, du hast tolle Hemden. Ich danke dir. Du hast wirklich tolle Hemden. Das ist meine Dienstkleidung hier. Ja, das sieht einfach klasse aus. Und das Hemd, das sieht doch schön aus. Ja, ich finde es auch. Das ist vielleicht für die Radiozuhörer, es ist ein schwarzes Hemd mit so silberweißen Blumen drauf, so Mustern. Muster, ja. Ja, genau. Das sind so Fantasiesachen. So Fantasie. Das sind keine richtigen Blumen. Das eine sieht aus wie ein Kussmund. Genau. Und das andere wie so ein, ja, wie so gesteckt. Ja, ganz toll. Kleidet also, ich finde es klasse. Du hast tolle Hemden. Vielen Dank. Ja, so. So. Und jetzt zu meinem Thema. Weil du hast neulich irgendwann mal gesagt, mich wundert, dass kaum einer zum Dschungel anruft. Genau. Und deswegen rufe ich an. Ich bin entsetzt dieses Jahr. Du bist entsetzt. Ich muss kurz sagen, heute Abend war ich hin und her gerissen zwischen Claudia Roth, ZDF, und Kakerlaken, RTL. Und habe mich dann aber für die Kakerlaken bei RTL entschieden. Ja, ich mich auch. Du dich auch. Was ist so schlimm dieses Jahr? Ich finde die Helena so entsetzlich. Ja. Ich wundere mich, dass sie so lang... diese Frau so entsetzlich. Weil, weißt du, man kann ja diskutieren, aber die drängt ja jedem eine Diskussion auf und hört nicht auf. Die piekst und piekst immer weiter. Hast du eine Idee, warum die Zuschauer sie so lange in der... Das verstehe ich nicht. Vielleicht sind die wirklich so... Die wollen diesen Stress sehen. Ich verstehe es nicht. Also ich kann ohne diesen Stress, könnte ich es besser ertragen. Man erträgt schon die Stimme nicht von dieser Frau. Ja. Und zweitens mal, dieses permanente immer, die provoziert dermaßen ihr Gegenüber, egal wer es nun ist. Ich meine, dass da... Sie sucht den Streit quasi. Das ist ganz schrecklich, diese Frau. Ich finde die entsetzlich. Also ich misstraue den Schmocks von RTL, ja. Erstmal, das glaube ich. Ich weiß ja gar nicht, ob das so stimmt mit diesen Zuschauervoting. Das habe ich mir heute Abend auch überlegt. Da taucht nie ein Notar auf, der das beglaubigt. Richtig. Das ist für die Sendung natürlich toll, dass die drin ist. Und vielleicht lassen sie die einfach so lange drin. Ja, weil sie darauf warten, dass die sich noch in die Wolle gehen. Genau, wenn die es rausgewählt worden wäre, wäre es völlig langweilig. Mit den restlichen. Auch ich denke, die hätten aufgeatmet und wären vielleicht ein bisschen mehr aus sich raus. Und ja. Hätten wir vielleicht auch mal wieder ein Lachen gesehen oder irgendwie was Fröhlicheres. Aber was meinst du, was da jetzt noch die Post abgehen wird? Zwischen ganz furchtbar. Ja, jetzt ist der Jürgen noch draußen. Ja. Der war immer noch so ein bisschen so neutral und der hat immer so nett gelächelt. Ja gut, der Jürgen ist, glaube ich, auch der Einzige. Ich weiß noch nicht, wie es bei dem Thorsten finanziell aussieht. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn einer mal so gut verdient hat, dass der unbedingt ins Dschungel muss. Man weiß es nicht. Es gibt viele Fußballer, die ihr Geld im wahrsten Sinne des Wortes verballern. Das ist richtig. Ich habe keine Ahnung, wie das bei Ihnen so ist. Ich würde dir was Grundsätzliches gerne fragen, Heide. Der Anrufer, der damals in der Sendung hier angerufen hatte, sagte ja, dass er das gar nicht versteht, dass man das guckt. Das ist Schrott und das ist menschenverachtend. Ach, das ist Reality. Ich sehe das gern. Also, du fühlst dich unterhalten dabei? Ich fühle mich da unterhalten dabei, natürlich. Und Vorwurf, dass es menschenverachtend ist? Menschenunwürdig? Nein, das ist die Sendung. Das ist einfach so. Ich meine, manche Sachen ist schon, was die Sonja und so, aber das kriegen die alles vorgeschrieben. Das ist ja alles schon vorprogrammiert, was die sagen sollen. Die haben ja da so einen Schreiberling, der das alles vorschreibt und das ist ja dieses... Für die Sonja und den Daniel, das ist ja, vorgeschrieben. Genau, das ist ja Pfeffer in der Suppe und Salz. Ne? Okay, also du findest für Helena Fürst. Die finde ich... Ich muss sagen, als sie ihre Sendung hatte, da fand ich sie eigentlich klasse, wie sie für die armen Leute da eingetreten ist. Ne? Ah, ich hatte schon immer ein schlechtes Gefühl. Aber die ist ja da auch ran wie Blücher. Aber Ich glaube, du, ich würde mit... Ich darf, und vor allen Dingen diese Frisur. Mein Gott, die sah ja mit ihren anderen Haaren nett aus. Aber mit diesen Haaren sieht die ja verboten aus. Ich bin nur sicher, wenn ich da mit der säße, würde es auch rappeln bis zum geht nicht mehr. Also mit mir dürft sie nicht zusammen sein. Der wird dich so über den Mund fahren. Aber schlimmer als sie mir über den Mund fahren. So, jetzt sind wir gespannt, wie das jetzt morgen weiterläuft. Denn die sind ja jetzt zu dritt. Noch sind sie zu viert. Zu viert? Der Mendel, ja, ist Mendel, der Mendel, Thorsten. Ja, klar, ja, du hast recht. Ja, klar. Der Mendel, der Thorsten, dann die Wullersack. Also, wir verfolgen das weiter. Noch ein Tipp von dir zum Schluss. Wer wird es schaffen? Ich hätte schon gerne, sagen wir mal so, der Menderes hat ja Welpenschutz. Ich finde den so höflich, so nett. Also man lernt den ja von einer ganz anderen Seite kennen. Mhm. Ja, ich meine, der Junge, der ist so gehemmt und so. Also würdest du es ihm gönnen? Ich würde es ihm gönnen. Und ich würde es auch dem Thorsten gönnen. Wir sind gespannt. Ich finde den Thorsten nicht schlecht. Naja, wir sind gespannt. Liebe Heide, ich danke dir für deinen Anruf und für die Meinung. Schönen Abend noch. Dir Julian. Auch, alles Gute. Ja, danke, tschüss. Und wir machen gleich weiter mit Uli. Uli ist 64. Guten Morgen, Uli. Moin. Moin, Uli. Moin, moin. So, weswegen rufst du an? Ich rufe an, eigentlich tierschutzmäßig, ne? Also, gibt's ja wie die Schweine, die Hühner und die Rinder gehalten werden. Und ich esse natürlich meine frei lebenden Katzen. Ne? Wie bitte? Du isst deine frei lebenden Katzen? Ja. Wie bitte? Ja. Man nennt das auch falscher Hase. Hier, komm mal jetzt mal im Ernst. Du schlachtest Katzen? Die leben bei mir, die sind glücklich, die laufen rum. Und wenn der Zeitpunkt da ist, dann geht es ab in den Kopf, in der Pott. Deine Katze, deine Katzen. Die Katzen. Die Katzen, die du hältst. Du hältst in der Wohnung Katzen. Ich hab die nicht in der Wohnung. Das sind freilaufende Katzen, die ich hier habe. Okay, die kommen dann zu dir aber zurück und du fütterst die auch. Ja, logisch. So, und wenn ich liebe die auch. Und wenn die ein bestimmtes Alter erreicht haben, dann bringst du die um und isst die. Nee, ich bring die nicht um, ich schlachte die. Ja gut, wo ist aber, da der Unterschied? Aber, wie schlachtest du die denn? Der Metzger bringt auch alles um. Naja, der Metzger bringt auch Schweine und Rinder um. Ja, wie schlachtest du sie denn? Glüppel auf den Kopf. Wie? Auf den Kopf drauf? Glüppelkopf. Dann wird die abgestochen, hingehangen und dann wird das Fell runtergetrocknet und dann geht es ab in die Pannen. Ich will es gar nicht glauben, was du mir da erzählst. Ich frage mich gerade erstmal, darf man das? Darf man Katzen schlachten in Deutschland? Ist das rechtlich überhaupt? Ach, darf man Katzen schlachten? Darf man Tiere überhaupt so drangsalieren? Das ist eine gute Gegenfrage. Ja, ja. Bevor sie geschlachtet werden. Das ist eine gute Gegenfrage. Meine Katzen, die laufen hier wirklich, die sind glücklich. Und der Fritzi, der liegt hier gerade bei mir, der ist schon angucken, denkt dir, was willst du so laut? Nach wie vielen Jahren schlachtest du denn deine Katzen? Wenn die 2 Jahre alt sind, dann gucke ich. Die sind natürlich gut gefüttert. Meistens holen sie das Futter auch Drosse, Mäuse. Das ist ja auch noch, die laufen ja auch noch rum und machen alles klar in der Umgebung. Also nach 2 Jahren ungefähr schlachtest du sie? Ja. Dann haust du denen auf den Kopf und schneidest denen die Schlagader auf, oder wie? Ja, aber... Was stellst du dir denn vor? Nee, dachte, ich ritze den. Ich weiß es ja nicht. Ich habe das die Pfote auf und lass sie ausbluten. Deswegen frage ich dich ja, weil ich das nicht weiß. Und ja. Dann kommen die in Kochtopf. Hör mal, du hast doch bestimmt einen Opa gehabt, ne? Ja, jeder hat einen Opa gehabt. Hat der Hasen gehabt? Ja. Hat der Stallhasen gehabt? Ja, Hat er. Ja. Er hat sie auch geschlachtet. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Wie bereitest du die denn zu? Erzähl mir das mal erst. Genauso wie ein Hase. Wie schmecken denn Katzen? Ein Hase. Und das Schöne ist, die sind so fettfrei, im Gegensatz zu den Stallhasen, die nur in ihren Boxen gesessen haben. Du hast ja vorher eine Beziehung zu den Tieren aufgebaut. Was, ja. Mit was für einem Gefühl schlachtest du die? Nach dem Motto, entweder du oder ich. Wie du oder ich? Die Katze würde dir ja nie was tun. Nein, aber soll ich verhungern oder du? Bist du so arm? Ja klar. Aber 400 Euro im Monat, was würdest du da machen? Ja gut, die Katzen kriegen auch zu fressen. Also ich glaube, dass niemand in Deutschland Katzen schlachten muss, um satt zu werden. Ich glaube, so weit sind wir in Deutschland schon. Ich frage mich nochmal, ob das unter tierschutzrechtlichen Aspekten nicht ein schweres Vergehen ist, was du da machst. Das weiß ich nicht, das stelle ich erstmal dahin. Aber dann frag doch mal hier. Ja, was die mit der Massentierhaltung meinen, ich weiß, das frage ich genau, das frage ich auch ganz genauso. Aber es ist mir sehr unsympathisch, was du mir da erzählst. Natürlich, nee, das glaube ich dir. Aber was meinst du, wie unsympathisch mir alles andere ist? Ja. Wenn ich in Uli, aber warum machst du es denn dann auch so, wenn du die Massentierhaltung ablehnst? Nee, mir sind die Katzen glücklich. Aber die können ja noch viel länger leben. Die hätten ja noch ein schönes Leben. Noch 10 Jahre können die leben oder noch länger. Jedes Schwein auch und jede Kuh auch und jedes Lamm. Ja, aber durch den Vergleich wird dein Verhalten nicht besser. Wie mein Verhalten? Was ist denn mein Verhalten? Ne, du tötest Katzen und isst sie auf. Was? Wie bitte? Ich sag, du tötest Katzen und isst sie auf. Du tötest Schweine, isst sie doch auch auf. Ich töte keine Schweine und ich esse auch keine ja, Schweine. Ja, aber du tötest sie nicht, aber du frisst sie. Nein, ich fresse auch keine Schweine. Würdest du auch mit einem Hund das auch machen? Wenn keine Katzen mehr da sind, dann würde ich das auch sehr wahrscheinlich, wenn es die Not bringt. Dann geh doch mal irgendwo hin, da werden auch Hunde gefressen. Gut, das stimmt natürlich in Asien, aber wir leben ja auch nicht in einer großen Not, um das damit zu begründen. Darf ich dich fragen, Uli, wie du lebst? Lebst du alleine oder hast du eine Partnerin? Ich lebe alleine, weil das ist logisch, wenn die das ist natürlich nicht normal, so was ich mache, ne? Ja. Aber ich finde das total okay, weil ich sage mir, meine Katzen, die leben hier in einer wunderbaren Gegend und in einem wunderbaren Leben und die merken nichts bis zu dem Zeitpunkt, bis es ab in den Kochtopf geht. Wo schlachtest du sie? Bitte? Wo schlachtest du sie? In der Küche oder wo? In der Küche, draußen. Mhm. Wer weiß davon, dass du das machst? Das darf natürlich keiner wissen. Warum darf das keiner wissen? Weil dann sagen die, was ist das da für eine Kannibale? Mhm. Wie lange machst du das denn schon? Ja, seit 10 Jahren. Wie bist du denn überhaupt auf diese Idee gekommen? Weil ich Hunger hatte. Ach, Uli, erzähl mir nichts. Weil ich Hunger hatte, selbst ja. wenn du Hartz-IV-Empfänger bist, hat man wirklich wenig Geld, aber satt wird man schon. Und da gibt's immer noch die Tafel, wo du auch noch billig Essen kriegen könntest. Das ist nicht der Grund. Für mich ging es darum, kann ich mich selbst ernähren, ja oder nein. Und das war der Fall. So, jetzt, ich esse auch Sauerampfer. Ich esse ich mache meine Süppchen. Ja. Uli, ich bekomme gerade einen Hinweis aus meiner Regie auf den Kopfhörer. Da erzählt mir mein Mitarbeiter, die haben sich ein bisschen schlau gemacht im Hintergrund, dass das gesetzeswidrig ist, was du da machst. Bitte? Ich höre gerade aus meiner Regie, dass das gesetzeswidrig ist, was du da tust. Ja. Also nicht nur moralisch bedenklich, sondern auch gesetzeswidrig. Ja. Aha. Ja. Und was ist mit den anderen Tieren, die geschlachtet werden? Darüber reden wir jetzt gar nicht. Wir haben jetzt nur darüber gesprochen, was du mit den Katzen machst. Uli, du hörst die Musik im Hintergrund. Das heißt, diese Sendung ist jetzt gleich vorbei. Ich möchte, dass wir dich nochmal anrufen. Dazu bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Okay? Ja, okay. Okay, gut. Alles klar. So, darum kümmern wir uns jetzt noch. Das verspreche ich. In der Technik heute Nacht macht den Dannhauser. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss.